Messias! Messias! Messias! Messias! Messias! Messias! Zum letzten Mal! Ich bin nicht der Messias! Was? Nur der wahre Messias würde seine Identität leugnen! Ja, genau! Stimmt! Oh Gott, was hat er getan? Er hat sein Skript weggeschmissen. Lasst uns alle unsere Manuskripte wegschmeißen. Ja. Und wer spricht jetzt als nächstes? Ja, keine Ahnung. Ich habe kein Manuskript mehr. Ich gebe auf. Lasst uns ihm folgen. Herzlichen Glückwunsch, Peter. Meinst du nicht, dass du mir und den Zuhörern ein paar Erklärungen schuldig bist? Ich dachte, wir hatten uns darauf geeinigt, kein Cold Opening mehr zu machen. Was ist ein Cold Opening? Wenn das Hörspiel direkt in die Handlung hineinspringt und erst nach der ersten Szene die Titelmusik beginnt. Okay, oh, dann starten wir halt nicht mit dem Cold Opening, sondern mit der Titelmusik. Aber wir haben doch schon... Gott ist tot! Wirklich! Gott ist tot, wirklich. Von Mithu Sanyal. Ja, Sie hören einen Ruth Kohn-Krimi. Präsentiert von mir, Ruth Kohn. Und für unsere englischsprachigen Zuhörer, A Peter Meter Mystery. Darüber reden wir noch. Riesiger Fund im Tausendfüßler. Beim Abriss der ehemaligen Hochstraße in Düsseldorf fanden Bauarbeiter Überreste eines rituell begrabenen Mannes. Allerdings stammt die Leiche nicht aus dem Baujahr der Straße, also von 1961, sondern ist eher 1961 Jahre alt. Und jetzt zum Sport. Wenn Sie wissen wollen, was der Code von Jesus DNA ist, wer die Evangelien wirklich geschrieben hat und warum Peter der neue Messias sein soll, dann würde ich Ihnen raten, liebe Freunde, einen Psychologen aufzusuchen. Oder Sie hören sich die nächste Stunde Radio an. Und so fing alles an. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Okay, vielleicht bin ich Gott und vielleicht bin ich allwissend. Aber es gibt eine Sache, die ich nicht weiß und die ich um jeden Preis herausfinden muss. Und Gott war das Wort. Mein Name ist Kohn, Ruth Kohn. Und ich habe keine Ahnung, ob ich lebe. Pardon, das war ein Tippfehler. Ich habe keine Ahnung, ob ich liebe. Papier wird aus der Schreibmaschine gezogen, zerknüllt. Und stopp! In die Ecke geworfen. Das ist die Regieanweisung und nicht der Erzählertext. Und sollte ich einen Erzähler brauchen, mache ich das selbst. Wer das Wort Gottes nicht hören will, lebt schon jetzt in der Hölle. Da könnte etwas dran sein. Schließlich war mein Job die Hölle. Jeder Spinner, der eine Verschwörungstheorie hatte, meinte, dass ich dafür zuständig sei. Wenn ich kurz mein Problem schildern dürfte. Nein, dürfen Sie nicht. Allerdings war mein Problem gar nicht, dass ich die Stimme Gottes nicht hörte, sondern dass ich zu viele Stimmen hörte. Sollen wir auf diesem Planeten landen? Lieber nicht. Wir werden abgehört. Ich fühlte mich wie die NSA. Nur ohne deren finanzielle Mittel. Aber mir wurde vollkommene Kooperation zugesichert. Wer hat Ihnen was zugesichert? Na, Audrey Hepburn. Entgegen der scheinbaren Absurdität dieser Aussage waren das die ersten Worte meiner Klientin, die nicht vollkommen wirr waren. Mein Kollege Peter Meta sah nicht nur der rehäugigen Schauspielerin zum Verwechseln ähnlich, es passte auch zu ihm, dass er Versprechen machte, die ich danach einzulösen hatte. Nehmen Sie Platz. Danke. Vielleicht sollte ich mich erst einmal vorstellen. Mein Name ist Schmidt. Und warum auch nicht? Wir haben eine Menge Klienten dieses Namens. Wie bitte? Diskretion, Anonymität, Alias. Ich würde kein Alias in einer Angelegenheit verwenden, die so ernst ist wie... Offenbar dachte Schmidt, dasselbe wie ich. Wo war Peter, wenn man ihn brauchte? Da bin ich. Doch anstelle der zarten Mädchenschönheit Peter Meters erschien ein großer Mann mit einer Wolke grauroter Haare unter einem durchsichtigen Bowlerhead im Eingang. Darf ich vorstellen? Ließ seinen Blick gemessen durch das Büro wandern. Steaming Tweed. Zog den Bowler vom Kopf und warf ihn einmal quer durch den Raum, wo er auf dem Wasserkocher landete. Tee. Was machst du denn hier? Aber natürlich stand Tweed über so banalen Angelegenheiten wie Erklärungen. Dafür verriet uns Schmidt endlich, was sie wollte. Zumindest dachte sie, dass sie das tat. Stattdessen sagte sie: Haben Sie die Zeitung gelesen? Natürlich. Und? Und was? Und was denken Sie darüber? Hören Sie, wir haben nur 53 Minuten, diesen Fall, um was auch immer es geht, aufzuklären. Inzwischen nur noch 50 Minuten. Du. Wie bitte? Ich heiße Julia. And now for something completely different. Im Römisch-Germanischen Museum. Also, um die Sache zusammenzufassen. Sie sind Professor Kronos und Sie haben eine Leiche verloren. Ein Skelett, Inspektor, ein Skelett. Jedes Skelett war vorher einmal eine Leiche. Ja, aber diese Leiche war schon eine ganze Weile ein Skelett. Um genau zu sein, 1800 bis 2000 Jahre. Das ist aber nicht sonderlich genau. Ich hatte ja auch nicht sonderlich viel Zeit, es zu untersuchen. Und Sie sind sich sicher, dass Sie es nicht versehentlich irgendwo anders hingelegt haben? Ja, ich und Dr. Winter und der Kurator und das Kamerateam des WDR und 1 Million Fernsehzuschauer könnten wir jetzt endlich ermitteln. Haben Sie Namen und Adressen dieser Zeugen? Von 1 Million? Hören Sie, ich habe das Skelett nach der Pressekonferenz in das Magazin gebracht. Und wenn Sie mir nicht glauben, dann schauen Sie einfach die Aktuelle Stunde. Und danach? Danach, da sind wir zu unserem jährlichen Gründonnerstagsdinner gegangen. Alle 1 Million und 4... Natürlich nicht. Nur das Museumsteam. Und das Skelett? Ja, ist hier geblieben. Im Magazin, eingeschlossen. Und die Schlüssel befanden sich in einem videoüberwachten Safe. Doch, als wir am Dienstag zurück ins Museum gekommen sind, da war das Skelett verschwunden. Warum erst am Dienstag? Weil da vor Ostermontag war. Aha. Oh Gott. Sie sagen, Sie haben einen Mann gefunden, der vor 2000 Jahren geboren wurde. Sie haben seine Knochen in einen verschlossenen Raum gelegt. Und als Sie nach 3 Tagen, genauer gesagt nach Ostern, zurückgekommen sind, war er nicht mehr da? Ja. Genau. Dann müssen wir ja nichts weiter tun, als die Straßen nach einem langhaarigen Typen mit Löchern in den Händen abzusuchen. Er kann es einfach nicht lassen. Jesus steht wieder von den Toten auf. Wie kommt diese Julia durch eine schlechte Schlagzeile? Haben Sie diesen Heiland gesehen? 4 Knochen für ein Halleluja. Gut, eine Menge schlechter Schlagzeilen. Zu der Überzeugung, dass das tatsächlich die Knochen von... Jesus Christ sind? Well, damit ist sie keineswegs alleine. Hier, JesusComeLately.com. Oder was hältst du von www.10Dinge, die man über das jüngste Gericht wissen muss.de? Das ist ein Scherz, oder? Keineswegs. Schon einmal von dem Turiner Grabtuch gehört? Es ist ein Grabtuch und es kommt aus Turin. Falsch. Es befindet sich in Turin. Es kommt aus Jerusalem. Ich befürchte das Schlimmste. Korrekt. Kann es sein, dass du in die falsche Richtung fährst? Nein. Wir holen vorher noch Peter ab. Peter? Verstehe. Da gibt es nichts zu verstehen. Das sind die Geschichten, die ich am besten verstehe. Lass uns lieber von gefolterten und gekreuzigten Männern sprechen. Singular. Ein Gekreuzigter, der auf dem Turiner Grabtuch nicht nur seinen Körperabdruck, sondern auch Blutspuren hinterlassen hat. Oh. Und was bedeutet Blut? Vampire. DNA. Damit wäre die Erzdiözese Turin in der Lage, herauszufinden, ob das Skeleton, das sich zurzeit nicht im Römisch-Germanischen Museum befindet, von Jesus stammt oder nicht. Was zum Teufel? weiter. Meister, deine Jünger sind viele Meilen gegangen, um bei dir zu sein. Sie sind müde und haben Hunger. Hör mal, das ist doch nicht meine Schuld, wenn sie nichts gegessen haben. Gibt es irgendetwas, das ich wissen sollte, Peter? Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass Peter den Morgen damit verbracht hatte, nicht zu duschen, weil sich das Wasser die ganze Zeit in Wein verwandelt hatte. Doch das verriet er mir natürlich nicht. Sonst hätten wir uns die Fahrt nach Köln sparen und den Fall lösen können, bevor er überhaupt angefangen hatte. Aber seit wir, um die Welt zu retten, miteinander Körperflüssigkeiten ausgetauscht hatten, hatten Peter und ich Kommunikationsprobleme. Also noch einmal. Ding Dong. Du kannst den Mund wieder zumachen, Tweet. Peter ist das gewohnt. Sind diese Wimpern echt? Was ist aus? Die Würde des Menschen ist unantastbar geworden. Du willst doch nicht im Ernst behaupten, dass dieses elfenhafte Wesen ein Mensch ist. Vorsicht, Elfen sind gefährlich. Deine Stimme ist Musik in meinen Ohren, Bonnie Boy. Ach, dieser Bonnie Boy ist, in Ermangelung besserer Beschreibungen, mein Kollege Peter Meter. Und dieser, das ist mein ältester Freund, Steeman Tweet. Oh, hello, Steven. Steeman. Steven nennt mich nur meine Großmutter. Ganz reizend. Könnten wir jetzt wieder zu diesem Ding zurückkommen? Wie bitte? Zu diesem Leichentuch. Das ist doch bestimmt eine Menge wert, oder? Unbezahlbar. Deshalb wird es auch in einem Hochsicherheitstrakt im Turiner Dom unter Verschluss gehalten. Sollen wir als nächstes etwa in einen Dom einbrechen? Unnötig. Julia Schmidt ist die Gesandte der Turiner Erzdiözese. Eine Frau? Wenn sie so weitermacht, kommt die katholische Kirche noch in diesem Jahrtausend im 20. Jahrhundert an. Hallo, ich bin mit im Auto. Vergesst das nicht. them bones gonna walk around. Them bones gonna walk around. Them bones gonna walk around. Now hear the word of the Lord. Tut mir leid. Das Museum ist heute wegen Diebstahls geschlossen. Das wissen wir. Wir sind Ruth Kohn und Peter Meter von... Sparen Sie sich die Mühe. Ich habe Sie gleich erkannt. Sie sind der Messias. Er ist nicht der Messias. Er ist ein very naughty boy. Natürlich ist das der Messias. Ich muss es wissen. Ich bin schon einigen gefolgt. Sie haben recht, aber verraten Sie es niemandem. Wir sind hier für eine geheime Audienz mit der Museumsdirektorin Miranda Winter. Keine Sorge. Ich bin stumm wie ein Grab. Hier lang, Messias. Reklame. Der Mann, den Sie Messias nannten. Lesen Sie jetzt das Originaltagebuch von Peter Meter alias Menschensohn. Hä? Ich schreibe überhaupt kein Tagebuch. Wir müssen reden. Heißt das, dass du mir etwas sagen willst oder dass du willst, dass ich dir etwas sage? Interessant. Als ich diese Strategie bei ihr probiert habe, hat sie mich in den Arm gebissen. Oh, okay, wir müssen reden. Oh, Peter, das ist so unerwartet. Warum hat dich der Pförtner Messias genannt, Peter? Was will dieser Steampunk hier? Delicious. Ich bin auch noch da. Vergesst das nicht. Du zuerst. Nein, du. Oh, au! Okay, aber ich sage nur ein Wort. Toast. Ich denke, er meint Apophanie. Man sieht etwas. In diesem Fall sehen es alle. Und zwar das Gesicht von Jesus auf Toastscheiben. Aber was hat das mit Peter zu tun? Das ist nicht dein Ernst, oder? Dein Gesicht auf Toast beweist, dass du der Heiland? Oh, wir sind da. Ah, Miranda Winter, wenn ich mich nicht irre. Die Museumsdirektorin sah aus, wie sich die Gute-Nacht-Geschichten meiner durchgeknallten Tante Tanja immer angehört hatten. Und wenn sie sich irrten, wäre ich dann weniger ich? Jetzt wusste ich, warum sie mich an die Geschichten meiner Tante Tanja erinnert hatte. Wie auch immer. Da Sie nun einmal hier sind, wer sind Sie? Ich stelle hier die Fragen. Klären Sie das. Das ist wichtig. Schließlich bestimmt die Frage, wie die Geschichte weitergeht. Auf der Ecke von Miranda Winters Schreibtisch hockte so eine Art Sherlock Holmes. Ja. Nur dass er bei genauerem Hinsehen deutlich älter war als Benedict Cumberbatch. Dafür aber deutlich interessierter an Frauen. Zumindest an einer Frau, an Julia Schmidt. Wollen Sie sich nicht setzen, während die drei klären, wer hier zuständig ist? Danke. Julia Schmidt vom Erzbistum Turin. Sehr erfreut, Herr... Oskar Kornos. Professor für forensische Odontologie. Kronos, den Namen kenne ich doch. Schmidt, den Namen kenne ich doch. Damit blieb nur noch der dritte Mann im Raum. Welche Autorität haben Sie hier? Keine. Und wer sind Sie? Entschuldigung, das wissen Sie nicht? Mein Name ist Brian Bauer. Ich bin der Kurator des Museums. Was wollen Sie hier? Ich bin hier, weil Sie ein Problem haben. Und deshalb möchte ich mit Frau Winter... Und natürlich mit Ihnen und Professor Kronos. Verlassen Sie sofort das Museum, oder ich rufe... Gestatten Sie? Wir hatten telefoniert. Peter Meta. Sie sind... Also das ist natürlich etwas ganz anderes. Was kann ich für Sie tun? Sie könnten damit anfangen, mir den Raum zu zeigen, aus dem das Skelett verschwunden ist. Selbstverständlich. Selbstverständlich? Psst. Rot. Rot. Was? Wer spricht da? Was? Auch eine ganz wichtige Frage. Das was? Mich würde zurzeit mehr das Wo interessieren. Folgen Sie mir einfach. Folgen Sie mir. Ich folge Ihnen. Lass mich deine Anstandsdame sein, Bonnie Boy. Damit bleiben wohl nur noch wir zwei, Professor Kronos. Ja, nun ja. Drei. Ich bin ja auch noch hier. Julia, was machst du denn noch hier? Ich dachte, du bist so heiß auf die Knochen. Bist du wirklich die Beste in diesem Business? Oh ja, und die Einzige. Professor Kronos, Sie sind derjenige, der das Skelett hier ins Museum gebracht hat, wenn ich nicht irre. Ja, wenn bei Bauarbeiten menschliche Funde gemacht werden, ist unser Institut die erste Anlaufstelle. Ich habe die Knochen an der Uni einem kurzen Test unterzogen, aber es war sofort klar. Und warum haben Sie die Knochen nicht an der Uni gelassen? Wie meinen? Und was halten Sie von den Theorien, dass es sich dabei um die Gebeine von Gottes Sohn handeln soll? Das ist unwissenschaftlicher Blödsinn. Ach, na geht doch. Wenigstens ein vernünftiger Mensch. Jesus war nicht der Sohn Gottes. Das war Titus. Wie bitte? Titus Flavius Vespasian. Währenddessen im Magazin. Okay, währenddessen sind Peter, Tweet und der Kurator auf dem Weg zum Magazin. Sie glauben also, dass es tatsächlich Jesus-Knochen sind? Nenn mich doch Brian, bitte. Okay, angenehm. Peter. Verstehe. Peter. Und was ist jetzt mit den Knochen? Eindeutig Jesus. Nur, wer ist Jesus? Bei Jesus handelt es sich eindeutig um einen archetypischen Sonnengott, wie Sol oder Mithras oder Horus oder Dionysos. Nichtjüdische Quellen über eine historische Person namens Jesus von Nazareth gibt es erst seit über 100 Jahren nach seinem Tod. Willst du damit sagen, dass du nicht an Jesus glaubst? Natürlich glaube ich an Jesus. Aber als Konzept, als mystische Wahrheit. Nehmen wir Dionysos. Dionysos ist der Sohn Gottes, nämlich von Zeus und einer Jungfrau. Er wurde in einem Stall geboren und verwandelt bei einer Hochzeit Wasser in Wein. Er wird für die Sünden der Welt geopfert und steht nach 3 Tagen von den Toten auf. Lass mich raten. Fällt er danach in den Himmel auf? Selbstverständlich. Und seine Auferstehung wird mit einem rituellen Mahl aus Brot und Wein gefeiert, die Dionysos Körper und sein Blut symbolisieren. Alles schön und gut, aber wenn Jesus kein Mensch war, warum soll er dann ein menschliches Skelett haben? Ich hatte gehofft, dass du das erklären könntest. Ja, das wird er alles tun. Aber erst einmal muss Herr wissen, was genau geschehen ist. Wer hat die Knochen in das Magazin gebracht? Professor Kronos. Aber er kann nichts mit ihrem Verschwinden zu tun haben, weil wir ihn alle mit Knochen hineingehen und ohne wieder herauskommen gesehen haben. Und es gibt nur diese eine Tür. Fenster? Dazu sind die Exponate viel zu wertvoll. Aber seht selbst. Eine ganze Menge Skelette. Ja, und jedes davon ist registriert und katalogisiert. Och, schade. Im Büro der Museumsdirektorin hatte Oskar Kronos derweil die Zeiger der Uhr angehalten. Sie wissen schon. Während er seit einer gefühlten Woche auf mich einredete. Der römische Kaiser Titus. Nein. Wo soll ich anfangen? Gar nicht. Okay. Nachdem Titus die Druiden in Britannien besiegt hatte, rief Nero ihn zu Hilfe, um die jüdischen Rebellionen in Palästina niederzuschlagen. Doch das Problem mit den Juden war eine obskure Prophezeiung, die einen Messias vorhersagte, der jede Armee besiegen konnte, weil Gottes Macht mit ihm war. Also auch die römische Armee. Hat diese Geschichte auch eine Pointe? Sie wollten doch wissen, wer Jesus war. Nein. Das ganze Neue Testament ist eine Fälschung der Römer, um die Kontrolle über die Juden zu gewinnen. Ja, warum würde Jesus darin sonst ständig Sätze sagen wie »Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist« oder »Halte die andere Wange hin« oder »Aug um Aug«? Ah, Tweet, du kommst gerade richtig. Wo ist der Knopf, um Kronos auszuschalten? Hier, aber dann schaltest du das gesamte Hörspiel aus. Er hat eine Schwester, die... Hallo. Huhu. Hallo. Huhu. Und warum kann ich dann immer noch meine Stimme hören? Du nimmst dich halt mit, wohin du auch gehst. Ach, wenn ich jemanden will, der mir Predigten hält, schalte ich Kronos wieder ein. Wären eher gestorben, als die andere Wange hinzuhalten. Oskar, die Wahrheit ist viel beängstigender als alle Verschwörungstheorien. Wie schön, die Direktorin. Ich habe ihre vielsagenden Kommentare schon vermisst. Die Wahrheit ist, dass niemand die Kontrolle hat. Aber redet ruhig weiter, denn Geschichten müssen erzählt werden, weil wir alle süchtig danach sind, zu erfahren, was als nächstes passiert. Ich nicht. Quatsch. Du besonders. Du kannst es nur nicht zugeben. Also, das Neue Testament. Die Römer hatten Statuen von Cäsar in den Tempeln aufgestellt und den Juden befohlen, ihn als Gott zu verehren. Das hat allerdings nicht funktioniert, weil die jüdische Kultur nicht auf Bildern basiert, sondern auf dem Buch. Also entschied Titus, dass ein neues Buch her musste. Wie wäre ein Text über einen von Rom verfolgten und verurteilten Terroristen sonst an den römischen Zensoren vorbeigekommen? Ist die Frage nicht eher, ob Geschichten unabhängig von menschlichem Bewusstsein existieren können? Nein, die Frage ist, hatten Sie in letzter Zeit vielleicht königlichen Besuch? Nein, sie lautet, haben Sie ein Foto von den Knochen? Nicht direkt, aber sie sind in dem Beitrag in der Aktuellen Stunde zu sehen. Hier müsste doch irgendwo die Kopie herumliegen, die ich für Ihren Kollegen gemacht habe. Professor Kronos, jetzt habe ich's. Waren Sie nicht zusammen mit meinem Vater an der Universität? Das war natürlich, bevor er... über den Jordan gegangen ist. Es hat mir so leid getan, als ich davon erfahren habe. Oh, ich denke, es war das Beste, was ihm passieren konnte. Tatsächlich? Könnten wir wieder zum Thema zurückkommen? Ich meine, könnten wir überhaupt mal zum Thema kommen? Was ist eigentlich da draußen los? Eine Demo? Tja. Ach, der Herr Kurator, wunderbar. Noch jemand, um mich zu unterbrechen und nicht auf meine Fragen zu antworten. Jetzt fehlt nur noch Peter. Ist er nicht mit dir zusammen gewesen, Miranda? Ich dachte mit euch. Tweet, weißt du, wo er ist? No. Peter, komm sofort her. Frag nicht, wohin. Komm. Ja, Peter? Ruth. Ruth. Wer ist da? Ich möchte Ihnen einen wichtigen Rat geben. Nein, danke. Gib mir das. Yes, please. Haben Sie sich schon bei Ihren Wasserwerken nach den neuesten Tarifen und Extras erkundigt? Ah. Oh. At Peter Meta. Hashtag Ruth hat Mut. Viele Tweets sind Lügen und viele Leute, die du im Internet triffst, sind keine Leute. Wie interessant. Ich bringe Peter um. Judas. Seht ihr? Die Römer haben Jesus gekreuzigt. Aber schuld sind immer die Juden. Das ganze Neue Testament ist ein einziges Komplott, um die Juden zu diffamieren. Peter, wo bist du? Gott ist überall. Ich dachte, es wäre der Tod, der überall ist. Wieso haben Sie gesagt, dass Gott überall ist? I think the Kurator wants to say, dass er Peter für Jesus hält. Wer bin ich, dass ich den Zeichen widerspreche? Ich bezweifle die Autorität meines Toastbrots. Ach, nichts da, Toastbrot. Ich spreche von den fleischlichen Sichtungen des Messias. Ach ja? Ja, Dutzende davon seit Sonntag. Deshalb wusste ich auch, dass die Knochen verschwunden sein würden. Ach ja? Sprache ist dafür da, die Vergangenheit einzufangen, damit wir jederzeit zu ihr zurückkehren können. Was für ein Blöd... Sekunde. Das ist ja gar kein Blödsinn. Los, worauf wartest du? Hallo, Erzähler, wir müssen zurück. Ach, jetzt brauchst du mich also plötzlich. Also, was ist mit der Rückblende? Na schön. Wenige Minuten zuvor im Flur des Museums. Wie lange läuft das eigentlich schon? Seit Samstag, glaube ich. Da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass ich Wasser in Wein verwandle. Faszinierend. Und jetzt, Ruth? Bitte weiter nach vorn spulen. Ruth, dafür, dass du so viel Erfahrung mit Kontinuitätsproblemen hast, klebst du überraschend am Konzept einer linearen Zeit. Weniger als wenige Minuten zuvor. Jesus war ein Pilz. Wieso war Christus ein Pilz? Das Christentum basiert auf dem ekstatischen Kult der Essener, in dessen Zentrum der rituelle Konsum von halluzinogenen Pilzen stand. Ach so, Magic Mushrooms. Können wir jetzt wieder zurück in die Rückblende gehen? Ups, sorry. Die frühen Christen nahmen die Pilze, um am Geist Gottes teilzuhaben. Wenn sie Halluzinogene gegessen haben, haben sie also de facto das Fleisch Gottes gegessen. Das gesamte Neue Testament ist Code für diese schamanischen Praktiken. Nur haben das die Autoren der Evangelien nicht verstanden. Missverständnis, ja. Aber es waren die fundamentalistischen christlichen Sekten, die auf die Idee kamen, dass Jesus eine historische Person war. Und Kaiser Konstantin sorgte dafür, dass diese Idee zum Glaubensbekenntnis erklärt wurde. Aber natürlich wurden diese Kulte weiterhin praktiziert. Es ist belegt, dass noch im 13. Jahrhundert Pilze zur Eucharistie eingenommen wurden. Hast du auch manchmal das Gefühl, Peter, dass Sprache so viel besser funktionieren würde, wenn wir uns gegenseitig zuhören würden? Eine revolutionäre Idee, gewiss. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Sie in Zukunft einige Anhänger finden. Auch Sprache hat sich aus diesen kultischen Praktiken entwickelt. Unser Körper macht keine Evolution mehr durch. Es ist die Story, die sich weiterentwickelt. Doch wohin entwickelt sich die Story? Wohin wollen wir gehen? Zurück ins Büro? Gute Idee. Stopp die Rückblende. Miranda geht. Damit ist sie draußen. Bleibt nur noch... Schau mich nicht so an. Ich bin schließlich nicht der Leader des Jesus-Fanclubs. Sondern wer? Brian, wo ist der Messias? I rest my case. Der Kurator ist der Leader des Fanclubs. Übersetzung. Bä-bä-bä-bä-bä-bä. Ich dachte, Jesus wäre keine historische Person. Keine historische, aber eine aktuelle. Sie sind der Fanclub des auferstandenen Jesus? Also wirklich? Wollen Sie uns beleidigen? Mit den Spaltern vom FCAJ haben wir nichts zu tun. Überhaupt nicht. Wir sind der auferstandene Jesus-Fanclub. Klammer auf, offizielle, Klammer zu. Oh. Jawohl. AJFC, Klammer auf, klein O, Klammer zu. Das ist natürlich etwas ganz anderes. Jede antiimperialistische Gruppe muss die Interessendivergenzen innerhalb ihrer Machtbasis reflektieren. Wo ist der Messias? Und da meldet er sich auch schon, aus dem Jenseits. Hashtag Rotpato. Brot ist kein Lebensmittel. Es besteht aus Hefe und Gluten. Darauf folgen in der Regel die Worte Infektion oder Unverträglichkeit. Ed Peter Meta. Was bedeutet das? Ich glaube, gesegnet sei unser täglich Brot. Gesegnet sei unser täglich Brot! And now for something completely indifferent. Hashtag Rot hat Mut. Es gibt die Theorie, dass das Grabtuch nicht den Abdruck von Jesus zeigt, sondern den des 23. Großmeisters der Tempelritter, Jakob von Mole. Dabei hatten wir die Abmachung, dass wir keinen Fall mehr mit Tempelrittern übernehmen. Keine Sorge, die Knochen sind sowieso zu alt für Mole. Genauso wie für jede vernünftige DNA-Bestimmung. DNA zersetzt sich nämlich mit der Zeit. Und 2000 Jahre sind eine Menge Zeit. Die Stille, die auf Tweets Worte folgte, war so ätzend, dass sie in meinen Ohren stank. Alle Augen richteten sich auf Julia. Na gut, Schmidt ist ein Alias. Aber wer bist du dann? Ich bin... Oh. Ich bin da, weil hier eine Seele ist, die mich braucht. Wieder einmal... Ach, ich glaub's nicht. Die Exorzistin aus meinem letzten Fall. Du? Sie? Sie interessieren sich also gar nicht für die Knochen. Oh, Professorchen, das würde ich nicht sagen. Die katholische Kirche ist zurzeit ein wenig knapp an Reliquien und die Gebeine von Jesus wären die Reliquie. Aber Jesus ist eine Allegorie. Aber Brian, dadurch wäre es noch sensationeller, seine Knochen zu besitzen. Stimmt. Aber ich bin auch offen für andere Sammlerobjekte, wie zum Beispiel das 1950er Mark I Adamski Scoutschiff, das auf dem Speicher geparkt ist. Ein UFO? Auch das noch. Man sieht diese Marke heutzutage nur noch so selten. Wo geht es zum Speicher? Warte! Was soll das? Wir schließen die Speichertür nie ab. Sorry, Miranda. Türen eintreten gehört zur Jobbeschreibung. Peter! Gut! Ich bin hier drin! Peter! Messias? Bonneboy! Messias! Oh mein Gott! Ja, wir reden alle von demselben. Könnt ihr mir jetzt endlich helfen, die Eingangsklappe von diesem UFO aufzubrechen? Und was sagt deine Jobbeschreibung dazu? Dass wir den Schlüssel brauchen, dear lady. Zu spät. Wir haben den Messias und wir sind startklar. Nur über meine Leiche. Okay, aktiviere Membrane. Stopp! Woher wollt ihr wissen, dass ihr den echten Messias habt? Der Schmetterlingseffekt. Und Schmetterlingseffekt bedeutet... Dass die Schmetterlinge die Welt beherrschen, weil ein Flügelschlag von ihnen ein Erdbeben in China verursachen kann. Also eigentlich... Und was sind Schmetterlinge in Wirklichkeit? Lepidoptera. Das ist nur Latein für Elfen. Griechisch. Und wer ist hier die Elfer? Ich dachte, ihr haltet mich für den Messias. Ja, denn Jesus ist eine Elfe. Okay. Es reicht, Miranda. Her mit dem Schlüssel. Du bist auf den Speicher gegangen, als Peter, Tweed und Brian im Magazin waren. Danke. Hast du dich gerade bei mir bedankt? Offenbar. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Die Museumsdirektorin hat den Messias an die Aliens verkauft? Ich habe niemanden verkauft. Ich habe ihn seiner Bestimmung zugeführt. Der Pilz muss ins Universum und seine Sporen verteilen. Ich schließe denn mal so lange das UFO auf. Einverstanden? Oh. Endlich. Was ist das? Da bin ich. So. Jesus ist einer von uns. Ich hatte mir die Elfen irgendwie elfenhafter vorgestellt. Ja. Ich hatte mir die Himmelfahrt irgendwie weniger technisch vorgestellt. Die Flabier waren Aliens? Oh, liebe Freunde, liebe Hörerschaft, weiterhin schön, dass Sie uns beiwohnen. Sollten Sie gerade erst eingeschaltet haben, hier eine kurze Zusammenfassung von Professor Kronos Theorie. Jesus ist nicht, wie weiterhin angenommen, liebe Freunde, eine fiktive Figur aus einer metaphorischen Erzählung, die wir allgemeinhin die Bibel nennen, sondern eine fiktive Figur aus einer metaphorischen Erzählung, die die Römer die Bibel nannten. Und um ihn glaubwürdiger zu machen, statteten die Flavier ihn mit den Attributen früherer Heilsbringer aus, wie Moses. Deshalb beginnt die Geschichte mit einem bösen König, der alle Neugeborenen töten lässt. Nur einer entkommt, wie Moses. Und dann geht Jesus auch noch nach Ägypten. Ach, die Römer hätten doch keine Religion erfunden, die sie final abschafft. Was sage ich hier eigentlich? Warum verteidige ich die Bibel? Weil du jede Seite einnimmst, solange du damit allein bist. Wohl kaum allein mit der Bibel. Ist man jemals allein mit einem guten Buch? Was bedeutet nochmal Evangelium? Gute Nachricht von militärischen Erfolgen. Tja, das zeigt, wie kämpferisch das messianische Judentum war. Dann meinte ich nicht Evangelium. Wie sieht das mit der Apokalypse aus? Das Ende ist immer der Anfang dessen, was nach dem Ende kommt. Nein, ich meine, was bedeutet Apokalypse? Offenbarung oder Enthüllung. Und dafür ist es auch höchste Zeit. Niemand rührt sich vom Fleck. Du kommst mit, Peter. Ja, klar. Halt, der Messias gehört uns. Ihr könnt ja so lange Tweet als Geisel behalten. I don't think so. Tschüss. Warum hast du nicht auf meine SMS geantwortet, Peter? Weil mein Handy in dem Raumschiff die intergalaktische Tastaturbelegung hatte. Was bedeutet das? Gerüche statt Buchstaben. Ich hatte gesagt, niemand rührt... Ach, egal. Kann ich euch etwas Persönliches sagen? Ja. Nein. Der klassische, beziehungslose Privatdetektiv, der in jedem seiner Fälle eine neue Affäre hat, ist anachronistisch. Danke, das reicht. Hält sich eigentlich irgendjemand an meine Anweisungen? Nein. Viel spannender sind echte Paare, die echte Konflikte miteinander lösen. Ich würde gerne erstmal den Fall lösen. Und dafür brauche ich... Den Beitrag zur Aktuellen Stunde. Und Ruhe. Beim Abriss der ehemaligen Hochstraße, genannt 1000 Fuß. Aha. Zu Untersuchungszwecken übergeben. Hier sehen Sie die Frontalaufnahme der menschlichen Überreste, wie sie die Forscher... Hier! Ich kenne diese Visage. Also das Gesicht des Skeletts. Du meinst den Schädel? Sag ich doch. Ruth, der 1000-Füßler ist vor deiner Geburt gebaut worden. Du kannst den Schädel also nicht schon einmal gesehen haben. Doch, und zwar genau hier. Wir springen in das Jahr 1984, als die 11-jährige Ruth mit ihrer Geschichtsklasse durch das römisch-germanische Museum geführt wird. Hallo, Ruth. Oh nein, nicht schon wieder. Hier drüben. Ja, ich kann dich sehen, aber ich weiß nicht, warum ich dich hören kann. Du bist nur ein Totenschädel. Die besten Figuren in Dramen sprechen mit Totenschädeln. Zum Beispiel? Hamlet. Und... Ich... Zurück in Miranda Winters Büro starren alle auf den Bildschirm. Du kannst dich an den Schädel erinnern, weil er mit dir geredet hat? Also... Hallo. Das heißt ja, oder? Er hat mit dir geredet. Schön, dich wiederzusehen, Ruth. Und tut es jetzt wieder? Aber wenn der Schädel damals hier war... Bedeutet das, dass er nicht gleichzeitig im Tausendfüßler gewesen sein kann? Wow. Meinst du, Er würde auch mit mir sprechen, wenn du ihn bitten würdest? Zeit für die Enthüllung, Peter. Versammle alle Verdächtigen in einem Raum. Die Verdächtigen sind alle in einem Raum. Gut gemacht. Wir haben es hier mit einem klassischen Zaubertrick zu tun. Ich möchte meine Frage vom Anfang noch einmal wiederholen. Welche Autorität hast du hier? Wie ich ebenfalls bereits gesagt hatte, Herr Kurator. Eben. Keine. Ich denke, es ist Zeit, dass wir gehen. Und den Messias mitnehmen. Retten! Messias retten! Messias retten! Messias retten! Wie wollt ihr uns, die Anhänger des Messias, aufhalten? Wir sind in der Überzahl. Ei, aber wissen deine Schäfchen, wer du wirklich bist? Reklame. Diese Minute Stille wird Ihnen von Ihren Wasserwerken geschenkt. Jetzt bloß nichts, Peter. Okay, ich meine nein. Ruhe. Ruhe jetzt. Ich möchte um Einhalt bitten. Ich hatte es nicht besser formulieren können. Liebe AJFC, Klammer auf, Ola, der Herr Kurator hier, euch bekannt als Brian, ist kein Messias-Anhänger, sondern Undercover-Agent. Oh. Und sein Name ist auch nicht Brian Bauer, sondern Kuhn. Kuhn? Nein, Kuhn. Wie Alvin Boyd Kuhn. Hä? Warum verteidigst du dich nicht, Brian? Ja, mach schon los. Sinnlos. Ich wette, er hat ein Dossier über jeden in diesem Raum. Auch über uns? Da kannst du Gift drauf nehmen. War die Gründung des AJFC, Klammer auf, O, Klammer zu, dann eine verdeckte Aktion? Aber warum? Das ist so üblich bei neuen Bewegungen. Früh einsteigen und die Gruppe spalten. Falls sie dann erfolgreich wird, lässt sie sich leichter lenken. All I need to know now ist, wie du das geschafft hast, die Knochen zu annektieren. Ich dachte, das wärst du gewesen. Es ist schließlich nicht das erste Mal, dass die englische Krone ihren Geheimdienst damit beauftragt, zu beweisen, dass sie von Jesus abstammt. Nicht wahr, Norton Fraser McKinnon Tweed? Actually, ich bin hier, um sicherzustellen, dass die englische Krone nicht von Jesus abstammt. Schließlich bin ich Scottish. SI5. Wer oder was ist SI5? Scottish Intelligence. Im Gegensatz zu MI5, mittelmäßiger Intelligence. Wir wurden gegründet für den Fall, dass Scotland unabhängig würde. Aber das Referendum... Kein Grund, das Büro aufzulösen. Ihr würdet mir zustimmen, dass es paramount ist, zu verhindern, dass Prinz William als der direkte Nachkommen von Jesus etabliert wird. Und wo sind dann die Knochen? Woher soll ich das wissen? Schließlich, fucking wurde. Oh. Schließlich wissen wir nicht, wo sich 90% des Universums befinden. Wie ich gesagt hatte, bevor ich mehrfach unterbrochen wurde, Kronos. Wieso ich? Wir haben nur dein Wort, dass das tatsächlich die Knochen waren, die du am Gründonnerstag in das Magazin eingeschlossen hast. Aber wir haben die Knochen alle gesehen. Ja, ihr habt Knochen gesehen, ohne bestimmten Artikel. Irgendwelche. Als Kronos zum Tausendfüßler gerufen wurde, wusste er bereits, welche Knochen gefunden worden waren. Also nahm er ein möglichst ähnliches Skelett aus dem Magazin, holte die gefundenen Knochen von der Baustelle ab und tat so, als würde er sie an der Universität untersuchen. Und dort tauschte er sie gegen das Skelett aus dem Magazin aus. Welches er darauf vor den Augen von 1 Million Fernsehzuschauern zurückbrachte. Und als das Magazin 3 Tage später aufgeschlossen wurde, voilà! Nur der alte Bestand. Das alte Skelett aus dem Magazin wieder an seinem Platz, aber kein neues Skelett aus dem Tausendfüßler. Das muss noch irgendwo liegen. The mystery of the missing skeleton. Hä? The mystery of the missing skeleton. Ah. Übersetzung. Nicht jetzt. Das bedeutet jedoch auch... Julia, es tut mir so leid. Ich bin nicht Julia. Na gut, es ist schließlich immer der richtige Moment. Ich muss kurz meine Maske... Der richtige Moment zu beichten. Julia, ich habe deinen Vater damals und seine Leiche danach im Zement des Tausendfüßlers. Es tut mir so leid. Ich habe jeden Tag gebetet, dass es nicht geschehen wäre. Und deine Gebete wurden erhört. Ich hoffe, dass jetzt nichts Unwahrscheinliches passiert. Während des Geistheilens habe ich nicht nur die Stigmata an den Händen und Füßen des Skeletts geheilt, sondern es darüber hinaus auch datiert. Und? Eindeutig. Das Jahr 33 unserer Zeitrechnung, Brian. Ich meinte, und wo sind die Knochen? Aber das ist unmöglich. Das ist ein Ruth-Kohn-Krimi. Da ist nichts unmöglich. Aber man konnte den Knochen ansehen, dass sie maximal 50 Jahre alt waren. Es muss Julias Vater gewesen sein. Ja, aber das war dann. Und jetzt ist nein. Aha. Was? Es ist an der Zeit. Zeit. Ja, es ist an der Zeit. Danke, das weiß ich selbst. Nein. Warte mal. Das letzte Mal war die Story die Mörderin. Dieses Mal ist es die Zeit. Aber Zeit ist die Story. Zeit existiert nicht, wenn sie nicht in eine Geschichte eingeordnet ist. Das Ende der Geschichte ist auch das Ende der Zeit. Warum hast du Julias, umgebracht, Kronos? Weil er mich einfach nicht in Ruhe gelassen hat. Er hat darauf bestanden, dass ich Gott bin. Jeden Tag. Jede Stunde, jede Minute. Ich kann das so gut nachempfinden. Dass ich der Gott Zeit bin und dass ich als Zeit Verantwortung trage. Menschen sterben und posten noch immer auf Facebook. Er wollte, dass ich etwas dagegen unternehme. Im Jahr 1961? Genau das habe ich ihm auch gesagt. Aber er hat immer weitergemacht, bis ich ihn, zum Schweigen gemacht habe. Und was ist dann geschehen? Ich bin zerbrochen in Vergangenheit. Gegenwart. Und Zukunft. Moment, die Zeit ist zerbrochen. Und jetzt ist Professor Kronos die Vergangenheit, der Kurator die Gegenwart und Miranda Winter die Zukunft. Und wenn Zeit die Mörderin ist... Dann kann sie nur in der linearen Zeit töten. Zeit ist ein Quantenevent. Beiß mich nicht, Ruth. Schon die erste Generation Christen hat auf die Wiederkehr des Messias gewartet. Die Apokalypse des Johannes. Damit haben sie das Ende bereits in die Geschichte hineingeschrieben. Aber die Hindus, die Buddhisten, die Taoisten, die Mehrheit der Bevölkerung glaubt nicht an einen Anfang und ein Ende. Die Inka hatten drei parallele Zeitlinien, sodass man von einer zur anderen springen konnte. Nicht schon wieder Zeitreisen. Deshalb war es für sie so wichtig, zu dem ursprünglichen Zeitpunkt zurückzukehren, an dem die Geschichten gefälscht worden sind. Also zur Bibel, um die Geschichte von dort aus umzuschreiben. Doch es gibt immer schon eine Fälschung vor der Fälschung und eine Wahrheit nach der Wahrheit. Halt! Ich kann nicht mit euch verschmelzen, Brian und Miranda. Ich muss es erst wissen. Was ist mit deinem Vater, Julia? Ach, dem geht's gut. Aber du hast doch selbst gesagt, dass er über den Jordan gegangen ist. Ja, an die Universität von Bir Zeit, nördlich von Ramallah. Gott sei Dank. Denk immer daran, Ruth. Ob sie zusammenkommen, ist nicht annähernd so spannend wie das, was sie danach miteinander anstellen. Jetzt können wir wieder eins werden. Eine Himmelfahrt am Tag erspart den Arzt und mir die Maske. Es ist auch für uns Zeit zu gehen. Komm, Peter. Sekunde. Los, Erzähler. Jetzt. Schon dabei. Reklame. Einmal Rhein ist Wein. Erfrischen Sie sich mal wieder mit Ihren Stadtwerken. Heißt das, dass Peter gar nicht der Messias ist? Die Transsubstantiation war nur eine Werbemaßnahme der Wasserwerke? Was? Wer ist denn dann der Messias? Diesmal hätte ich aber wirklich gerne meine Frau. Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Wer redet eigentlich sonst noch mit dir, außer Schädel und Aliens Rot? Na, ihr wisst schon. Er eben. Gott. Hurra! Gott spricht durch dich, Ruth. Du bist Jesus. Peter, Meta ist nicht der Messias? Meta ist nicht der Messias? Kohn ist Christus? Kohn ist Christus? Du bist unsere Göttin. Wer mich eine Göttin nennt, spielt mit seinem Leben. Du bist unsere Rachegöttin. Und sie hat ein Geschenk für euch. Die Knochen des Messias. So, und was machen wir jetzt miteinander? Uns trennen. Wir sind also zusammen. Liebe Mitbürgerin, liebe Mitbürger, liebe Hörerschaft. Sie hörten, Gott ist tot. Wirklich. Geschrieben von der bezaubernden Mitu Sanyal. Mit Christine Marquito als Ruth Kohn, Andreas Grotka als Peter Meta, Charles Matthew Rouse als Stephen Tweed, Hedi Kriegeskotte, Peter Gröger, Martin Bross, Janina Sachau, Luis Friedemann Thiele, Elena Schmidt, Ulrike Schwab, Jean-Paul Beck, Martin Zur und vielen anderen. Ton und Technik Jürgen Glosemeier und Jens-Peter Hamacher. Regie Assistenz Simon Kampanz. Regie Martin Zölker. Dramaturgie Nathalie Challis. Hört endlich auf, mir zu folgen. Ihr seid doch alle individuell. Wir sind alle individuell. Wir sind alle individuell. Ich nicht. Du lebst wirklich das Leben des Brian, nicht wahr, Peter? Ich bin Brian. Ich bin Brian und meine Frau ist auch Brian. Wollten wir jetzt nicht Ruth folgen? Eine Produktion vom Westdeutschen Rundfunk. Und zwar im Jahre 2015.